Wehe denen, die Unheilsgesetze geben, und den Schreibern, die immerfort Qual schreiben, dass sie die Geringen vom Rechtsweg abdrängen und die Elenden meines Volks ihres Rechtes berauben, dass die Witwen ihre Beute werden und sie die Waisen ausplündern. Was wollt ihr doch tun am Tage der Heimsuchung und wenn die Verheerung von fern hier einbricht? Zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen und wo euren Reichtum lassen? Es sei denn, dass sich einer unter Gefangene duckt oder dass sie unter Erschlagenen niedersinken. Bei Alidem wandte sich sein Zorn nicht und blieb seine Hand noch ausgereckt. Wehe über Assur, den Stock meines Zorns und die Rute meines Grimms. Ich sende ihn gegen eine ruchlose Nation und entbiete ihn gegen das Volk meines Ingrims, dass er Beute mache und Raub hole und es wie Straßenkau zertrete. Er aber meint's nicht so und denkt nicht so in seinem Sinn, vielmehr das hat er im Sinn, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Denn er spricht, sind meine Beamten nicht allesamt Könige? Ist es nicht Kalno wie Karkemis ergangen? Oder Hamat wie Apart oder Samaria wie Damaskus? Gleich wie meine Hand nach den Königreichen der Götzen gegriffen hat, deren Schnitzbilder doch zahlreicher waren als die in Jerusalem und Samaria, sollte ich nicht ebenso, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe, auch Jerusalem und seinen Bildern tun können? Aber wenn der Herr sein ganzes Werk am Berge Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des stolzen Sinnes des Königs von Assur und den Trotz seiner hochfahrenden Augen heimsuchen. Denn er sprach, durch die Kraft meiner Hand und durch meine Weisheit habe ich es vollführt, denn ich verstehe mich darauf. Ich ließ die Grenzen der Völker verschwinden und plünderte ihre Vorräte und wie ein Allmächtiger stieß ich die Thronenden herunter. Und meine Hand griff nach dem Reichtum der Völker wie nach einem Nest, und wie man verlassene Eier nimmt, so nahm ich die ganze Erde, ohne dass einer die Flügel regte oder den Schnabel aufsperrte und zirpte. Trotzt wohl die Axt dem, der damit haut? Oder tut die Säge groß gegen den, der sie zieht? Wie wenn der Stock den schwänge, der ihn aufhebt, wie wenn die Rute den aufhöbe, der nicht Holz ist? Darum wird der Herr, Jahwe der Herrscharen, in sein Fett die Darre senden, und unter seiner Macht wird ein Brand entbrennen wie Feuerbrand. Es wird das Licht Israels zum Feuer und sein Heiliger zur Flamme werden, die wird brennen und seine Dornen und sein Gestrüpp an einem Tage verzehren. Und seinen mächtigen Wald und seinen Baumgarten wird er vernichten, sowohl Seele als Leib, so dass es ist, wie wenn ein Sicher dahin sicht, und der Rest der Bäume in seinem Walde wird zu zählen sein, dass ein Knabe sie aufschreiben kann. An jenem Tag aber werden sich der Rest Israels und die Entronnenen vom Hause Jakobs nicht mehr auf den stützen, der sie geschlagen hat, sondern sich aufrichtig auf Jahwe, den Heiligen Israels, stützen. Ein Rest wird sich bekehren, ein Rest von Jakob zum Heldengott. Denn wenn dein Volk, o Israel, wie der Sand am Meere wäre, nur ein Rest wird sich in ihm bekehren. Vernichtung ist fest beschlossen, überströmend von Gerechtigkeit. Denn ein fest beschlossenes Garaus wird der Herr, Jahwe der Herrscharen, inmitten der ganzen Erde vollführen. Darum hat der Herr, Jahwe der Herrscharen, also gesprochen, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, das dich mit dem Stocke schlägt und seine Rute wieder dich aufhebt, wie einst die Ägypter, denn nur noch eine kurze, kleine Weile, so ist mein Grimm zu Ende, und mein Zorn geht daran, sie zu vertilgen. Und Jahwe der Herrscharen wird die Geißel wieder sie schwingen, wie damals, als er die Midianiter am Felsen Oreb schlug, und wird seinen Stab über das Meer erheben, wie einst gegen die Ägypter. Und an jenem Tage wird ihre Last von deinem Nacken verschwinden und dein Hals ihres Joches ledig sein. Er überfällt Ajat, er zieht durch Migron, in Michmas lässt er sein Gepäck. Sie überschreiten die Schlucht, in Geba machen sie. Nachtquartier, Rama erschrickt, Gibea Seus flieht. Schreit laut, Bewohner von Galim, horcht auf, leiser, antworte ihr, Anato. Madmena irrt unstät, die Bewohner von Gebim flüchten. Noch heute macht er Halt in Nob, schwingt er seine Hand gegen den Berg der Bewohner Zions, den Hügel Jerusalems. Da reißt der Herr, Jahwe der Herrscharen, das Gezweig herunter mit Schreckensgewalt, dass die Hochragenden umgehauen und die Hohen erniedrigt werden. Das Dickicht des Waldes wird mit dem Eisen niedergeschlagen, und der Libanonwald wird durch einen herrlichen fallen.